Steffen hatte das Überraschungsmoment gut ausgenutzt. Tim in... Wenn gerade kurz unter Wasser getaucht. Tim war zwar super sportlich, aber wenn die Atemluft knapp wurde, musste auch er sehen, wo er blieb. Er drehte und wand sich unter Wasser, versuchte sich vom festen Griff des Unbekannten zu lösen. Ohne Erfolg. Jetzt drückte der Übeltäter Tim fast bis zum Boden des Beckens. Dann ließ er endlich von ihm ab. Tim musste dreimal tief Luft holen. Gerade genug Zeit für den Dieb, um durch eines der großen Fenster der Schwimmhalle. Mist! Hallo?